Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Brüder und Schwestern, bevor wir Gottes Wort hören und das Opfer Christi feiern, wollen wir Gott um Vergebung unserer Sünden bitten. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Hello.